Bayern 1 hat mehr Abwechslung in ihren Abend. Täglich ab 20 Uhr spielt Musik. Sonntags die Schönballaden und Love Songs. Donnerstags beste Konzerthighlights live und unplugged. Und schon am Freitag gestalten Sie Ihren Lieblingsabend. Sagen Sie uns schon, was Sie zum Wochenende hören wollen. Bestimmen Sie mit auf bayern1.de. Abwechslung auch am Abend. Bayern 1. Und der Bayern 1 Verkehrsservice. Zwei Meldungen haben wir jetzt. Einmal die A3 Würzburg Richtung Berg zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld. Eben ein Unfall passiert. Obacht geben. Und die A6 Richtung Heilbronn ist in Höhe der Raststätte Frankenhöhe Nord weiter gesperrt. Die Unfallstelle kann über die Rastanlage umfahren werden. Das zieht sich aktuell immer noch 13 Kilometer Stau ab Aurach. Immer mittwochs nur bei uns. Die größten Hits der 80er. Mehr Abwechslung. Bayern 1. Gehört ins Leben. Und Jürgen Kaul ist im Studio. Celebrate. It's all right. Hey-ho! Hey-ho! Hey-ho! Hey-ho! Hey-ho! Late at night, don't need hostility. timid smile and port you free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All good children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know.